Die amerikanische Veteranengruppe für Frieden veröffentlichte am 23. Juli eine Erklärung gegen den Beschluss der Regierungen der USA und Südkoreas über die Stationierung des Raketenabwehrsystems SAAT.